Also geben Sie sofort das Kind zurück! Also geben Sie den Nachtisch wieder! Sie sagt, man ist ja gut! Ich kann nicht, sie erinnert mich an meine Nichte, Sir! Ich bringe jetzt sofort das Kind zurück! Hätten der Amtsmann verlangt, es sie hier rauszuholen, wenigstens das Stück bis zum nächsten Ort! Hier geht es nicht um Anstand, sondern darum, Befehle zu befolgen, verdammt nochmal! Sag, verflucht, nehmen Sie das Kind! Straßen voller Menschen mit gesenkten Blicken. Diese Welt ist grau, was ich anfasse, das spür ich nicht. Mach ich was falsch, fühl mich wohl auf der Erde. Ich weiß jetzt ganz genau, ich wollte niemals erwachsen werden. Diese Musik lässt mich Kind sein. Der Verstand ist schon groß, aber der Rest bleibt ein Niedlein. Und in Gedanken in der Kindheit, als mein Vater verschwand, Blut, ich durfte Kind bleiben. Heute sage ich, was wäre ich ohne Taten? Vieler Menschen ist in Taten, die uns dazu bringen, um zu denken. Und was redest du von frei sein? Tauch mit mir tief in die See und ich erzähl dir was von Freiheit. Mann, ich lebe das ohne Fallschirm aus dem Flugzeug. Glaub mir, ich finde was und find ich nichts, ja, dann genieße ich den Augenblick. Doch ich liebe dieses Dasein, liebe dieses Wahrsein zwischen Glauben und Wahrheit. Ich schließ die Augen, genieß den Wind und die Bilder in meinem Kopf zeigen mir, was Träume sind. Ich habe sie gejagt, Nacht für Nacht, und eines Tages stand ich da und hab sie alle im Sack. Da ging mein Leben los, weil ich lebe, was ich träume, weil meine Ziele geboren werden aus reiner Freude. Ja, und kennt ihr diesen Neid in den Augen? Du bist weit, ein guter Wein zwischen faulen Trauben. Ich habe was erreicht, diese Musik ist nicht der Rede wert. Vertrauen, Glück, Liebe, ein passender Gegenwert. Ich leg mir Steine selbst in den Weg. Aus manchen baue ich eine Brücke, aus den anderen was zum Anlehnen. Mann, ich brauch das, ob du das auch machst. Es ist der Wahnsinn, deshalb so traumhaft.